und jetzt ruft jemand an und er dreht durch. Hallo! Ja, hallo, hier ist die Nessie. Bei wem bin ich denn da gelandet? Nessie? Ja? Hier bist du bei Stefan. Und wer ist der Stefan? Stefan, wer bist du denn? Ich bin die Nessie, habe ich doch gesagt. Ja, warum rufst du denn an? Weil mir jemand gesagt hat, dass ich hier anrufen soll und mir die Nummer gegeben hat. Ja, das Problem ist, ich will dich mal kennenlernen. Okay. Weil jemand hat mir gesagt, also so ein Kollege hat zu mir gesagt, dass du... Sag mal, woher kommst du? Aus Memmingen. Ja, genau. Dann bist du das die Richtige, war nicht, dass mich jemand hier verarscht. Ja, und ich hab... Und er hat mir ein bisschen von dir erzählt und bla. Und er hat dir von mir erzählt, der kennt mich gar nicht. Doch. Echt? Ja, der kennt dich. Woher denn? Hä? Ja, der hat dir die Nummer gegeben. Wer hat dir die Nummer gegeben? Der nennt sich Legolas. Ja, genau. Und weißt du, wer ich bin? Du weißt nicht, wer ich bin, ne? Nein. Und hast du einen Freund? Hast du einen Freund? Nein. Hast du ein Foto von dir? Ja. Online? Nein. Oh, das ist aber schade. Wie siehst du denn aus? Komisch. Wie komisch? Ja, keine Ahnung. Braune Augen, schwarze Haare, 1,65 groß. Aber das ist ja echt komisch. Wie alt bist du denn? 15. Echt? Und wie kommt das, dass es so komisch aussieht? Ja, keine Ahnung. Was ist denn passiert? Ja, nix. Und warum siehst du komisch aus? Ich sehe normal aus. Wer? Ja, er hat mir gesagt, du bist so ein bisschen dick, mehr nicht. Echt? Er hat gesagt, du bist dick und hast Pickel. Und mehr hat er nicht gesagt, aber ich finde das süß so. Ich finde das klasse. Ich finde das... Hä? Sag mal. Nein, warum sollte ich? Ich find's lustig. Hä? Ja, lustig. Bist du oder nicht? Bist du? Nö. Nein? Nö. Bist du nicht dick? Nein. Ja, dann will ich dich auch nicht kennenlernen, wirklich. Ich steh nur auf dicke Frauen. Boah. Hast du denn wenigstens Pickel? Nein. Auch nicht? Nein. Und vielleicht ein bisschen dicken Arsch so? Nö. Auch nicht? Nein. Komplett voll extrem dünn oder was? Es geht. Oder überhaupt keine Komplexe an dir? Nö, nicht wirklich. Warum? Ja, warum sollte ich haben? Ja, hat jede Frau. Okay, dann bin ich keine Frau. Was bist du denn? Ja, weiß ich nicht. Weißt du nicht? Ja, sag's mir. Ich weiß es ja nicht. Du musst mir ja... Und du bist dünn und schwarze Haare, schwarze Augen und... Braune Augen. Ja, gut. Ja? Ja, okay. Okay. Ja, passt. Und bist du im Internet? Ja. Wo denn? Auf Memmingen Live. Wo? Auf Memmingen Live. Was ist Lemmingen? Memmingen Live. Was ist das denn? Das ist ein Internetforum für Jugendliche aus Memmingen. Und da bist du immer am Posten? Ja. Ja? Ja. Hast du auch IRC? Was? IRC? Nee, nicht, dass ich wüsste. Kennst du Raute Musik? Nö. Kennst du www.rm.fm? Ja. Kennst du? Ja, sag mir was. Geh mal rauf, Kurt.